IMC India Meets Classic, eine Sendung für indisch-klassische Musik. IMC bietet Ihnen ein monatliches Hör- und Leseangebot mit Werken indischer Musikmeister, Raga-CDs, Festival-Reports und Special Features. Über die Website Ihres Radiosenders oder mit einem Besuch bei IMC im Internet finden Sie in deutscher und englischer Sprache weitere Infos zu den Musikmeistern, zu indischen Instrumenten, dem Musiksystem Indiens und vorgestellten CD-Titeln. IMC India Meets Classic wird auch im Podcasting-Verfahren im MPEG-Format als Download angeboten. Stellen Sie sich Ihr ganz individuelles Radioprogramm zur indisch-klassischen Musik zusammen unter www.imcradio.net, imcradio.net. Sehr verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, ich heiße Sie herzlich willkommen bei IMC India Meets Classic mit einer weiteren Sendung für indisch-klassische Musik. Mein Name ist Lothar Meyer. Unser heutiges Thema: Mikrotöne im Hindustani Sangeet, die mikrotonale Struktur indischer Ragas. Wie in all unseren Sendungen Raga-CDs des Monats hören Sie Beispiele original indisch-klassischer Musik. Beachten Sie auch die Hinweise zu unserem Hörertelefon und Internetangebot in dem weiteren Verlauf der Sendung. Die indisch-klassische Musik ist mit dem Begriff Mikrotöne aufs Engste verbunden. Diese Sendung ist mit der Aufgabe betraut, das Mystische der mikrotonalen Struktur indischer Ragas aufzulösen. Die herausragende Bedeutung der Mikrotöne soll dabei nicht geschmälert werden. Die gesamte Raga-Grammatik baut auf die mikrotonalen Intervalle auf. Dem Hindustani-Sangeet und Carnatic-Sangeet liegt das Konzept von Raga-Sangeet zugrunde. Sangeet bedeutet gemeinsam singen oder Gesang mit instrumentaler Begleitung. Umgangssprachlich darf man mit diesem Termini Raga-Musik, Raga-Sangeet und die Musik der nordindischen und südindischen Klassik Hindustani-Sangeet und Carnatic-Sangeet verstehen. Zur Einstimmung spielt uns der herausragende Meister Shiv Kumar Sharma auf dem Santur den melodiösen Spätabendraga Zinzotti. Der Santur ist ein trapezförmiges Hackbrett mit Herkunft aus dem persischen Raum. Er ähnelt in seiner Klangcharakteristik dem Harpsichord und zeichnet sich durch ein perkussives Melodiespiel aus. Thank you. den Santur-Maestro Shivkuma Sharma mit dem Hauptteil Gat des Spätabendragers Zinzotti. Auf der Tabla begleitete Ustad Shafat Ahmed Khan, die Tampura spielte Surendra Narvekar. Die Aufnahme findet sich auf der CD Santur Vadan Volume 2 und wurde beim Label Venus Records aus Mumbai im Jahre 2003 veröffentlicht. Die 12 Hauptnoten, die Swaras der nordindischen Ragas, korrespondieren mit den Ragams des Carnatic Sangit, den 72 Ragams der südindischen Klassik. Die Ragams sind mit ihren Ableitungen im Lakarta-System seit dem 19. Jahrhundert aufs Genaueste definiert. Dagegen bildet sich die nordindische Klassik nur ungenau in dem sogenannten Tat-System ab, mit 10 Hauptragas und ihren Ableitungen, den Raginis. Auf spezielle Ausprägungen mikrotonaler Strukturen wie im Drupad-Gesang, dem ältesten Gesangsstile in der indischen Klassik, wollen wir in einer eigenen Sendung näher eingehen. Die Ursache für die Klangcharakteristik der indischen Musik haben wir in unserer Sendung Indische Dronen ein wenig beleuchtet. Zur künstlerischen Ausgestaltung eines Ragas in seiner modalen Form werden bewusst klangakustische Phänomene von Konsonanzen und Dissonanzen eingesetzt, um für den Zuhörer die Referenzebene, die Tonika als Grundton, verständlich zu machen, auf die eine Raga-Skala in ihrer aufsteigenden und absteigenden Form aufbaut. Die Mikrotöne haben seit Jahrhunderten einen maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung indischer Instrumente und bergen, wie wir im weiteren Verlauf der Sendung sehen werden, einiges Konfliktpotenzial. Was sind nun Mikrotöne? Im tibetischen Rzogs Pachenpo Achijoga, einer Meditationsform des Buddhismus für den Weg der Befreiung, findet man eine Definition, mit der man die Charakteristik der Mikrotöne nicht treffender beschreiben könnte. Not this, not that. Nicht dies, nicht das. Der Zustand von großer Perfektion und Vollständigkeit. Für die Vorstellung der mikrotonalen Struktur können wir uns der westlichen Musik, der gleichstufigen, gleichtemperierten Stimmung bedienen. Wie es sich auf der Klaviertastatur abbildet, teilt man den Oktavraum in 12 Halbtonschritte ein, mit 7 Haupt- und 5 Halbtonschritten. Die 7 Hauptnoten, Saptaswaras, finden wir gleichermaßen in den Ragaskalen wieder, den Morchanas. 5 dieser 7 Hauptnoten können bis zu 3-mal erniedrigt und 2-mal erhöht gespielt werden, mit Ausnahme der ersten und fünften Stufe. Insgesamt ergeben sich 22 Srutis, eine natürliche Skala in einer mikrotonalen Struktur mit Frequenzabständen geringer als die uns bekannten Halbtonschritte, für das menschliche Ohr aber noch wahrnehmbar und unterscheidbar. In diesem fest vorgegebenen Rahmen innerhalb eines Tonumfangs von 3 Oktaven bewegt sich der Interpret eines Ragas, Vokalist oder Instrumentalist, und gestaltet diesen Modus durch eine Ornamentik Alankar. Alankars erfüllen in 2 Ausprägungen die strukturellen und ästhetischen Anforderungen. Varnalankar, das sind 4 Formen des Notenarrangements, und Shabdalankar, eine Klassifizierung von Gesangs- und Spieltechniken für die melodische und rhythmische Gestaltung. Das Sangit Ratnakar von Sharang Dev und Hobals Sangit Parichat, es sind musikalische Abhandlungen aus dem 13. und 17. Jahrhundert, benennen 63 bzw. 68 Alankars. Diese hohe Zahl ornamentischer Elemente ist symptomatisch für die Komplexität indischer Ragas. Eine aufsteigende oder absteigende Raga-Skala kann innerhalb einer Oktav aus 5, 6 oder 7 Hauptnoten bestehen. Es gibt tausende von Kombinationen der aufsteigenden und absteigenden Skala. Alle Schattierungen des Alankars präsentiert uns nun der herausragende Meister Manil Nag, ein Vertreter des klassischen Sitar-Spiels. Manil Nag stammt aus Westbengal und einer Musikerfamilie, die bereits vor 300 Jahren als Begründer der Vishnupur Gharana gilt, einer der indischen Musikschulen. Die Aufnahme mit dem Raga Purya Dhanashri stammt aus dem Musikarchiv der ITC Sangit Research Academy in Kolkata. Thank you. dem virtuosen Spiel auf der Sitar von Manilal Nag mit dem Raga Puryadanashri, der mit seiner kontemplativen Stimmung zum Sonnenuntergang gespielt wird, nun ein Rückblick in die Geschichte zur Herkunft der mikrotonalen Struktur der indischen Musik. Für die individuelle Ausprägung einer Raga-Interpretation ist die Mobilität der 22 Rutis exemplarisch, ein Spiegel des über viele Jahrhunderte entwickelten Selbstverständnisses in der indischen Gesellschaft. Dies belegen systematische Abhandlungen zur Musik und Diskussionen über den tonalen Raum seit dem 1. und 2. Jahrhundert nach Christi Geburt. Der erste im Sanskrit verfasste Text mit Benennung von mikrotonalen Intervallen ist das Natyasastra von Bharata Muni, datiert zwischen 200 Jahre vor und etwa 200 Jahre nach Christi Geburt. Bharata beschreibt einen Raga nicht als Kala, sondern als tonale Färbung, die das Herz und den Verstand des Menschen berührt. Hier kommt die Bedeutung der Noten mit Zuweisung von 8 definierten Stimmungen zum Ausdruck. Santa, das heißt friedfertig, wurde später als 9. Stimmung von Abhinavagupta hinzugefügt. Wir verweisen dazu auf unsere Sendung Navarasas, die 9 Stimmungsbilder der indischen Ragas. Das emotionale Stimmungsbild wird uns nun die Tumri-Queen Begum Akhtar vermitteln. In der nordindischen Klassik hat sich im 19. Jahrhundert der Tumri aus dem eleganten und anspruchsvollen Gesangsstil Khayal entwickelt, als eine sehr emotionale Ausdrucksform der leichten Klassik. Der Tumri ist von romantischer Natur und drückt die Liebe einer Frau für Krishna aus. Für die Tumris werden die Ragas Pilu, Kaffe, Kamach, Tilakamot oder Bhairavi verwendet. Die folgende Aufnahme, Nanadeya Kahe Marebol, findet sich auf der CD Tumri – The Music of Love und wurde im Jahre 2004 beim indischen Label The Gramophone Company of India, Kolkata, veröffentlicht. Love. nicht nur in der indischen Klassik. Der modalen Form entspricht in der türkischen Musik der Begriff Makam, in den persischen und arabischen Kulturen, in Nordafrika, dem Mittleren Osten und Zentralasien als Makam bekannt. Die mikrotonale Struktur war auch in der mittelalterlichen Musik des Westens und im Zeitalter des Barocks bis ins 18. Jahrhundert hinein präsent und verschwand erst nach den mathematischen Entdeckungen in der Musik durch den Schweizer Physiker und Mathematiker Leonhard Euler. Im Jahre 1739 verfasste Euler das Tentamen Novae Theoriae Musicae. Neben der Sitar dominiert in der nordindischen Klassik die Sarod. Dieses klangvolle Instrument stammt aus dem arabischen Raum, eine Art Zither der antiken Chitravina, der mittelalterlichen Rebab und moderneren Sosringar. Kein geringerer als der führende Meister auf diesem Instrument, Ali Akbar Khan, wird uns nun seine eigene Komposition, den Raga Chandranandan, zu Gehör bringen. Dieser Raga ist eine Kombination aus 4 Kauji-Ragas. Der Name von Chandranandan und das Klangbild verkörpern die Vorstellung des Blicks in das Universum in einer Vollmondnacht. Auf der Website von IMC, www.imcradio.net, finden Sie neben vielfältigen Informationen rund um die Musiktitel ein Gästebuch, in dem Sie sich mit unseren Hörern zur indisch-klassischen Musik austauschen können. Registrieren Sie sich auch gerne für den Bezug des kostenlosen Newsletters und IMC India Meets Classic hält Sie regelmäßig über neue Sendungen auf dem Laufenden. Telefonisch können Sie bundesweit zum Ortstarif Ihre Wünsche an das Redaktionsteam richten. 0181 99 33 22 38 63.